Herzlich willkommen zu Frequency hier auf Byte FM. Hier geht's um Netlabels, Netaudio und freie Musik aus dem Netz. Mein Name ist Christian Grasse und in dieser mittlerweile achten Ausgabe wird's ruhig zugehen, passend zum kommenden Herbst, also eher relaxte Töne heute. Zum Beispiel von Daniel Mays, hier mit Herons Are Mellow. Daniel Mays mit Terence R. Mello, ein sehr umtriebiger Musiker, dieser Daniel Mays. Er ist auf diversen Netlabels vertreten, hauptsächlich jedoch bei Serene, wo er sein Album Red After Image veröffentlichte. Der eben gehörte Song ist auch auf dem 12-Rack-Jubiläums-Sampler, den hatte ich bereits in der letzten Sendung vorgestellt. Er ist aber auch auf dem aktuellen Blocksonic-Sampler zu finden. Blocksonic, eine Seite, die sich durch ja unzählige Netlabel-Releases hört und jeden Monat eine Compilation zusammenstellt mit den besten Songs des Monats sozusagen. Dazu gibt's auch noch ausführliche Informationen zu jedem Künstler, ein Cover zum selbst ausdrucken und seit neuestem sogar Interviews mit den Bands, die auf den Compilations sind. Das alles auf blocksonic.com, den Link dorthin und zu allen anderen Songs findet ihr natürlich auch bei uns, und zwar auf byte.fm. It's almost 9 o'clock. We've got to go to work. There's no more interest in the night. There's no more nights inside my sleep. Find that silly feeling, that's the way sweet comes. Scream for me, for them, for you. But in your position, that is a risk. That is a risk. Thank you. The Answer Lies von Screenatorium, einer Band aus Lyon, aus Frankreich. Sie selbst beschreiben ihre Musik als eine Mischung aus Trip-Hop, Downtempo und Pop und sehen sich demnach in der Tradition von Bands wie zum Beispiel Archive, Massive Attack, Portishead, Tricky oder auch Zero Seven. Sie veröffentlichen ihre Musik bei der internationalen Musikplattform Electrobell. Dort haben die Bloxonic-Macher sie wahrscheinlich auch entdeckt und kurz darauf konnte man sie dann auf einer Bloxonic Compilation finden, auf der 16. nämlich. So schnell geht das in der Netlabel-Szene, denn die Redistribution ist durch die freien Lizenzen ja geregelt. Das heißt, jeder darf grundsätzlich die Musik, wenn sie denn entsprechend lizenziert wurde, einfach nehmen und auf einen Sampler packen, natürlich nur für nicht kommerzielle Zwecke. Dadurch verbreitet sich dann die Musik und der Künstler gewinnt an Aufmerksamkeit. So viel zur Netlabel Theorie. Kommen wir wieder zur Praxis. Fresh Pope Records. Der Name ist ja auch schon das ein oder andere Mal gefallen. Das französische Netlabel ist ja besonders bekannt für seine Dub-Releases und im Juli kam mal wieder eine. G2 und sein Album Analogic Time. Daraus hören wir nun den Track Sweet Back. Oh! No, this is the warning. Who don't hear and feel? Come to my girl and tell them about it. Sing it. Oh. Thank you. FM. Spektrum oder Spectrum von der schwedischen New Jazz Band, so kann man das vielleicht nennen. Und zwar heißen die Blue Bridge Quartett. Vier Jungs, die die Nase voll hatten von dem Indie-Pop aus Schweden. Das war der Grund, 2004 ja selbst anzufangen, Musik zu machen. Von anfänglichem Trip-Hop bewegte man sich dann so schrittweise Richtung Jazz. Wer mehr von dieser Band hören will, der sollte sich die EP Adjusted for Low Noise Tape, so heißt sie, mal ja näher zu Gemüte führen. Die gibt's bei dem Münchner Netlabel Aerotone als freien Download. Davor gehört Dub von G2 und zwar mit dem Track Sweet Bag. Analogic Time heißt das passende Album dazu. 12 Stücke sind drauf, die sind alle nicht so wirklich dubbig, wie der eben gehörte. Teilweise driften die in so ein ja, bisschen Elektro und teilweise auch so 8-Bit-Chip-Tunes ab. Ja, ich finde sehr empfehlenswert das Ganze. Analogic Time von G2 zu finden bei Fresh Pope Records. Nun kommen wir zur Musik, die ich als analogen Elektro bezeichnen würde, selbst auch wenn das ein Widerspruch ist. Denn die elektronischen Klänge wurden über analoge Umwege, genauer gesagt auf Tapes, auf den Computer überspielt und da erst zur Vollendung gebracht. Mehr zum Entstehungsprozess nach dem Song, und zwar von Cohen Park mit Geothermal. We'll be right back. Geothermal von Cone Park. Cone Park heißt eigentlich im richtigen Leben Ian Horgood und kommt aus England und hat noch 5 weitere musikalische Identitäten. Größtenteils handelt es sich dabei um mehr oder weniger experimentelle elektronische Musik. Als Cone Park hat er kürzlich sein Album Pastoral Pioneer veröffentlicht und interessant an seiner Musik ist vor allem die Art und Weise, wie sie entsteht. Er zeichnet nämlich diverse Instrumente, größtenteils schrottige Keyboards, verbunden mit Effektgeräten auf Tapes auf. Diese überspielt er dann auf den Computer und fügt die verschiedenen Tonspuren dann quasi digital zusammen. Dazu kommen dann noch eigene Schlagzeug-Samples, die er teilweise bei Freunden oder auch ab und zu im Studio aufzeichnet. Die werden dann mit Alltagsgeräuschen verbunden. Die Geräusche aus seiner Lebensumwelt sozusagen. Die sind ziemlich vielseitig, denn er bewegt sich ständig zwischen Tokio und London, seine beiden Wohnorte. Die sind vor allem bei seinem Vorgängeralbum Nowhere Home zu finden. Man könnte sagen, dass er da sein Leben musikalisch vertont hat. Der eben gehörte Track ist jedoch auf seinem aktuellen Album Pastoral Pioneer erschienen bei dem Netlabel Acroplane. Musik macht man ja normalerweise, um sie zu veröffentlichen, beziehungsweise um andere sie überhaupt hören zu lassen. Der folgende Künstler hat ein Album aufgenommen und es erstmal nicht veröffentlicht, beziehungsweise hat es erstmal befreundeten Musikern zugeschickt und sie darum gebeten, das Album aus ihren eigenen musikalischen Blickwinkeln neu zu gestalten. Knapp ein Jahr hat das gedauert. Das Ergebnis gibt's nun bei 12 Rack. Through the Mirror heißt das Werk, At Bicycle der Künstler und Albatrosity war einer, der sich dieser Musik annahm. Needs 5 heißt dieser Track. Albatrosity mit Needs 5, basierend auf dem Stück von Ed Bicycle aus Kanada. Through the Mirror heißt der Titel dieses Remix-Albums, obwohl Remix nicht der richtige Ausdruck ist. Ed Bicycle nennt es Revisioned, was in diesem Fall auch viel treffender ist. 11 Stücke sind drauf, die von ja so Folktronica wie eben über experimentellere Stücke bis hin zu Hip-Hop-artigen Tracks reichen, allesamt frei herunterzuladen oder auch als CDR zu kaufen bei 12rec.net. Nun machen wir nicht nur einen geografischen, sondern auch einen musikalischen Sprung, und zwar von Kanada nach Israel zu Mikal Lotan. Ich hoffe, das ist einigermaßen richtig ausgesprochen. Die junge Frau hat eine Jazz-Ausbildung, ist Performance-Künstlerin, Schauspielerin und hat bei dem Netlabel Birdsong eine Demo-EP veröffentlicht, Evil Side, die böse Seite. Daraus hören wir nun den Opener ihrer EP, Sounds. Sounds, the sounds coming up from the far below. Sounds, the sounds coming up from the far. FM. Pay attention to my life. Sucks Out of It. Genauso heißt auch sein lang ersehntes zweites Album. Brett Sucks alias Brett Turcott kommt aus Kanada und ist für viele ein Held, denn er war einer der ersten Musiker überhaupt, der seine Musik wie Open Source Software behandelte. Bevor es überhaupt Open Content Lizenzen gab, hat er schon diverse Tonspuren seiner Songs im Internet veröffentlicht und um Remixe gebeten. 2003 hatte er dann genug Material für ein Debütalbum, I Don't Know What I'm Doing. Davon gab es hunderte Remixe, einige davon packte er dann auf ein offizielles Remix-Album, das gibt es ebenfalls frei auf seiner Webseite als Download. Das Besondere daran ist, dass er sogar die kommerzielle Verwertung erlaubt, das heißt, jeder könnte seine Musik nehmen und sie verkaufen oder in Werbung einbinden, das sogar ohne ihn zu fragen. Der Trick daran ist jedoch, dass die von ihm gewählte Lizenz das alles nur erlaubt, wenn die Lizenz beibehalten wird. Sprich, wenn man einen Werbespot mit seiner Musik untermalt, dann muss der komplette Werbespot ebenfalls offengelegt werden, so wie es auch bei Open Source Software geschieht. Vor einigen Wochen erschien, wie gesagt, sein zweites Album. 10 Stücke sind drauf. Er bleibt seiner Linie treu. Auch das neue Album kann geremixed, kopiert, wie gesagt, sogar kommerziell verwertet werden. Mehr Infos zum Back der freien Musik, wie ihn viele nennen, gibt's auf brettsucks.net. Alle Links, wie immer, auch im Byte FM Blog. Wojciech mit Karma Oka. Thomas Gödrich heißt der Mann hinter Wojciech und er kommt aus Wien. Er bezeichnet sich als imperativer Melancholist und als rhythmisch radikal. Wobei, glaube ich, in jedem Fall mindestens ein Augenzwinkern dabei sein sollte. Karma Oka ist auf seiner Debüt-EP, ein wolkenloser Tag heißt sie, die wiederum erschien bei dem österreichischen Netlabel Laridae. Das ist allerdings auch schon eine ganze Weile her. Damals war das gerade mal die zweite Release des Labels. Mittlerweile stehen dort schon 41 zum Download bereit. Musikalisch bewegt sich dort alles irgendwo zwischen IDM, Elektropop und Ambient. In eine ähnliche Richtung geht auch das Budapester Netlabel Soyuz Records. Seit 1997 existiert das Labelprojekt bereits. Eine der am meisten vertretenen Bands des Labels heißt Audio Tools. Ihr aktuelles Album heißt Disco Music und daraus folgt nun der Track Song 4K. prepare for final sentence. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Byte FM. Und zwar hört ihr Frequency, die Sendung rund um Netlabels hier bei Byte FM. Eben gehört Audio Tools aus Ungarn, eine der ersten Bands des Budapester Netlabels Soyuz Records. Und von Ungarn geht's nun nach Finnland, denn von dort stammt G9. Gründungsmitglied des Netlabels Kyoto Republic. G9 ist wiederum nur eines von vielen Projekten des Finn. Seine Musik bewegt sich zwischen Jazz, Drone, Post-Rock und wie in diesem Fall Ambient und IDM. We Can Hear the Sound of Stars Falling from the Sky ist Teil seines zweiten Albums Black Folders and Voodoo Archives. G9 aus Finnland mit dem Stück We Can Hear the Sound of Stars Falling from the Sky. Wir können den Klang der Sterne vom Himmel fallen hören. Ein wirklich sehr schöner Titel, wie ich finde. Vielleicht kann man das ja in Finnland, wer weiß. Erschienen ist das Ganze bei Kyoto Republic, ein Netlabel, bei dem ich mir gar nicht so sicher bin, ob das überhaupt noch existiert. Denn die letzte Release ist schon über ein Jahr her. G9s Album Black Folders and Voodoo Archives erschien dort bereits 2006. Die gute Nachricht ist jedoch, dass die Seite noch existent ist und dass auch noch alle Releases zum Download bereitstehen. Links zu dem eben gehörten Song und auch zu allen anderen dieser Sendung findet ihr übrigens auf byte.fm beziehungsweise in den kommenden Tagen auch im Byte.fm-Blog. Einen Song gibt's noch für diese Frequency-Ausgabe, die nächste dann übrigens wieder am 20. Oktober um 22 Uhr. Bis dahin sage ich ja alles Gute und verabschiede mich mit DOF alias Brian Hulick aus Pennsylvania, USA. Er verbindet akustische Instrumente wie Gitarre und Klavier mit elektronischen Klangelementen und untersetzt diese ja eigentlich instrumentelle Musik mit Samples aus Filmen bzw. Filmdialogen. They Know It's Fire von DOF und seinem Album Words for a Musical erschienen bei High Point Low Life. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald, sagt Christian Grasse. Tschüss. Through this season of fatigue, I shall patch together a contempt of thoughts. Miracles occur, if you care to call the spasmodic tricks of radiance miracles. The wait's begun again, the long wait for the angel, for that rare, random descent.